23.05 Uhr. Radio Ladies First aus Baden-Baden. I bring you something for your mind, your body and your soul. It's the power to arouse curiosity, the purpose, the goal which one acts on. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmatic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits. Ja, Mittwoch ab 23 Uhr, Nachtschwärmerzeit. Wrong is right. It's the point of greatest intensity. Pleasures of the highest sense. Feelings of warmth and security. Willing and unwilling sensations of the mind. A condition, the ultimate seduction. In the mix. Let's go. In the mix. Let's go. Stand by for action. Tja, wie jeden Dienstag, Mittwoch, Hallo Nachtschwärmer heißt hier wieder. Da gibt es wieder neueste Hits, Gewinnspiele und jede Menge Mixer. Down on it. Ja, und als Obernachtschwärmer um 23 Uhr sehen jetzt gleich begrüßt ihr Radio Action. Hier kommt gleich die neue Sabrina. Let's go. So, Achtung, Achtung, Disco-Geheimtipp. Jetzt geht's los. Ja, hat Season 7 Music Factory schon abgelöst. Hier ist The Beat is Hard. Uhr. Sie kommen wieder, hoffentlich, und zwar am kommenden Freitag ist Charlie unterwegs, nämlich in Sasbach. Das ist bei Aachen an der B3 im Festzelt. Soll es zu kalt sein, wird es natürlich beheizt, ganz klar. Und da haben wir die berühmt-berüchtigte Manta-Party. Haha, Manta-Party. Alles rund um den Manta gibt's da. Manta-Spiele, wir bewerten den besten Manta, der da kommt. Den besten Manta-Fahrer, die beste Manta-Tussi. Hey, hey. Tauzi-Wettbewerb, Manta-Fahrer gegen Golffahrer und so weiter. Und die richtigen Manta-Witze gibt's nachher noch zum Schluss hier. Die muss ich natürlich wieder loswerden, ganz klar. Die Diskothek, wo er die neuesten Platten spielt. Ist der traurig und allein, denn ein jeder. Dann einen Tag später, am Pfingst Samstag, den 18. ist Charlie in Lauf. Lauf, das liegt zwischen Bühl und Aachen. Auch über die B3 zu erreichen in der Neuwindeck-Halle. Right on, genau. Und dann kommt der Pfingstsonntag. Da ist Charlie nach langer Zeit mal wieder in Urlaufen im Dorf der Liebe. In der Athletenhalle, okay? Alles klar am Pfingsten? Okay, oh. Wie gesagt, das ist ein Pfingstfreitag, wird ein Riesenspaß mit der Manta-Party. Es sind natürlich auch Nicht-Manta-Fahrer eingeladen. Oder auch, wenn einer wirklich Manta hat, ist er ruhig eingeladen. Braucht sich nicht schämen, deswegen. Macht gar nichts. Alles doch nur Spaß, oder? Schlimm wird es erst, wenn einer die Manta-Witze ernst nimmt. Except for rocking everybody just as hard as I can. Hurricane, die Super Disco in Kelsundheim, hat natürlich auch wieder was zu bieten. Nämlich morgen am Donnerstag, wie jeden Donnerstag übrigens, Stereo trinken. Das heißt, ein Getränk bestellen, auch eins bezahlen, aber ein zweites dazu bekommen. Kostenlos. Ey! Continuo sempre a dirti buonasera, fino a mattina quando il sole. Dann hat das Hurricane am Sonntag auch geöffnet. Extra am Sonntag und am Montag, Pfingstmontag. Voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina. 23:20. Hallo Nachtschwärmer, jetzt kommt eine ganz neue heiße Platte. News, News, News. Ah, super. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat. Hey, was geht los hier? Ja, Feel the Beat ganz neu. Hier ist der große Berater und jetzt geht's gleich los mit dem Gewinnspiel. Erste Platte, erste Frage liegt schon auf. Wir machen wieder einen Viererblock. Vier Platten lassen wir zusammenkommen. Und wer es richtig weiß, zuerst 10 Mark. Die Gruppe und der Sänger, bitte. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. Wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Teach super starker Mix von der Gruppe, den ich da habe. Aber kann ich gar nicht ganz durchlaufen lassen. Sonst wäre die Zeit schon um. Okay, das war Frage Nummer 1. Wie hieß die Gruppe und der Sänger? Der feiert da jetzt unendliche Erfolge zurzeit. So, Frage Nummer 2. Uhr, zwischenzeitlich. Hallo Nachtschwärmer, wir sind mit im Gewinnspiel. Das ist übrigens die Frage Nummer 2. Und da möchte ich wissen, wie die Gruppe heißt. Jetzt kommt die Nummer 3. Da möchte ich auch den Gruppennamen wissen. Wir wissen Oldie. dürfen doch bekannt sein, hä? Hands Up, D-I-S-E-O und so weiter, war mal ganz dick drin in allen Discos vor ein paar Jahren. Platz Nummer 3, jetzt kommt die letzte Frage. Platte ist ganz neu rausgekommen, aber den Titel kennen wir. Da möchte ich wissen, wie heißt die Gruppe und wie heißt ihr neuester Hit? Das sind also die 4 Fragen. Na, hat's gezündet? 23:35, hier ist der große Private. Radio Ladies First. Du bist dran. Call me 07221 700 und 37. Wer es richtig weiß zuerst, 10 Mark. Say goodbye to desires when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's my way. So, die ersten Kandidaten habe ich drauf, den Siegfried aus Neckargemünd, 40 Jahre. Ja, guten Abend. Siegfried, Charlie. Bist du auch ein Nachtschwärmer? Ja, das bin ich, ja. Ich kenne dich von früher noch. Aha. So, Siegfried, ich bin ganz Ohr. Also, das erste war der Sänger Sting von Police. Police, genau. Das zweite waren die Pet Shop Boys mit West End Girls. Unter anderem, ja. Und das dritte war, wie heißt das noch einmal? Das will ich von dir wissen. Kombi Dance Band. Nein? Oh, schade. Siegfried? Ich hatte The Bee Gees mit ja, das Standing in a Life oder so ähnlich. Jo, also, das dritte war nicht richtig. Da muss ich dich leider abtrennen. Okay. Siegfried, mach's gut, nach Neckargewinn. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich den nächsten dran, den Mehmet aus Böblingen, 28. Ja, guten Abend. Mehmet, was, du hast gehört, ja? Dritter weiß ich jetzt. Ottowan, die ISCO. Und das vierte, Bee Gees? Und wie heißt der neueste Hit? Secret Love. Wie? Secret Love. Ich verstehe dich schlecht. Secret Love. Secret Love, ja, ganz genau. Und das ist nämlich der Gewinn. Super, super. Du bleibst bitte dran. So, und hier läuft die neueste I Like Chopin. Neueste Version. Wieder erkannt, Gazebo. Ja. I like Chopin. So, ein Blick zur Uhr. Mir reicht es noch zum kurzen Gewinnspiel. Zack, zack. 24 hours a day. 7 days a week. Round the clock music. Ring wieder 10 Mark im Pott hier. Jetzt kommt die ganz neue Version von einem Welthit. Ich möchte wissen, wie hieß die Gruppe, die den mal gespielt hat? Thank you. Tja, weiß schon jeder, der den Song kennt. Bitte abwarten, es kommt ein Dreier- oder Viererblock, je nachdem, wie es mir zeitlich reicht. Ja, Frage Nummer 1 war das. Da kommt gleich die Nummer 2. Oh, das ist wirklich nicht schwierig. Die Namen der Gruppe und aus welchem Land? Meine Herren, Vorsicht, Achtung, Einspruch. Der Gourmet gern Trüffel speist und nachher wie ein Büffel scheißt. Zur Erholung kommt ein Musikproduzent in die Obersteiermark. Aha, es ist der Agent mit dem Riecher für den Dreh, der kommt direkt aus New York. Na, er wacht auf in der Früh durch ein Jodeln vis-à-vis und da wird ihm plötzlich sonnenklar. Ja, ja, der Mann, der da jodelt, ist ein Genie, das ist der neue Star. Er sagt, hey man, Sepp, du weißt nicht, wer ich bin, nun denn, surprise, surprise. Auf der Music Scene heiß ich Mr. Platin, sag an, was ist dein Preis? Sepp, Sepp, are you ready for the nap? Die Zukunft ist der Alpenrap. Sepp, Sepp, mach sie heiß mit deinem Edelweiß. Der Sepp sagt, ho, ho, ho, drei Millionen Blow. Drei Millionen Blow. Und ist die Show. Ho, ho, ho, drei Millionen Blow. Drei Millionen Blow. Wo war denn lieber du? Sind schon Witzbold, wie? Also, wie heißen die Gruppe? Wie heißen die? Also die Gruppe und aus welchem Land? Den Strut am Kopf und da macht die Kamera. Jetzt schnell noch die Nummer 3. Und das ist eine ganz neue. Und zwar die LP von Latino Party. Music of Jamaica. So, das ist ein Mix. Und da hört man eine Gruppe raus oder einen bestimmten Song von einem Reggae-Sänger. Wie heißt der und wie heißt sein Song? Oh yeah. Ah. Oh yeah. I'm looking for the right stuff for the where needed. People say we got many problems, brawling, running after money, jumping on the stairway, shaking every dream, but baby, you're a genius. Is talking now. You're slipping up the Sundays. Come on, boy, don't you like Monday, Tuesday, got the bread to pay. Don't wanna listen what the old man says. We kids hopping on the train. On a freeway, hold the mic, now do what you like. Make it a cappella, please, you never fella. Is it the love that you wanted? I ain't no ready for the church of Mary. The man says, Jesus, what time is it? Also muss man schon ganz taub sein, dass man nicht raushört, wer das wohl ist, oder? Ah, yeah. Ah, yeah, haha. So, vierte und letzte Frage hier beim Nachtschwärmer Spezialgespiel. Gewinnspiel bei. Okay, 2000. Da möchte ich einfach den Namen dieser Gruppe wissen. Das wird vielleicht ein bisschen harte Nuss. Thank you. Computerliebe. So, also, die vier Fragen sind gestellt. Ruf mich an, 07221 700 und Rammel 7. Ich höre. With the best music. Das war gerade der falsche. So. So, während ich jetzt in die Leitung reingehe, habe ich einen ganz starken Geheimtipp. Zedgy, keep on jamming. Go! Erster Kandidat ist Michael Fischer aus Oberwinden bei Freiburg, ja? Ja, richtig. Du bist 18. Ja. Ich grüße dich. So, ich höre. Das erste war Hotel California. Von der Gruppe, welche? Cem und Muta. Nein, das Original, die Originalgruppe. Wer hat das mal zum Welthit gemacht? Weiß es nicht? Oh je, nee. Müssen wir passen. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt ist der nächste Kandidat dran, und zwar der Jose oder Jose aus Karlsruhe 24. Ja. Ich höre. Also Eagles. Eagles, genau. Ja, dann erste allgemeine Verunsicherung aus Österreich. Österreich. Holla Leute. Ja. Gut. Bob Marley. Genau du. Ja. Richtig, du bist gut. Und Paso Doble. Ha, jetzt fällt mir doch gar nichts mehr ein. Hey, das ist ja toll. Ah, super. Das sind nicht 10 Mal für dich. Bleib dran. Zeitlich 23.53 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. So, 20 Mark werden wieder los. Die werden dann wieder im Monatsende jeweils zugeschickt. So, ganz zwischendurch darf Charlie nochmal seine Termine nennen. Kommenden Freitag. Sasbach im Festzelt, das ist direkt bei Aachen an der B3. Manta Party. Unter anderem natürlich auch jede Menge Musik und Dancing. Am Pfingst Samstag, da ist Lauf dran, die neue Windeck-Halle in Lauf. Da ist Charlie mit einer riesengroßen Anlage. Und wer sie schon mal gesehen hat, der kennt sie ja, okay? Dann am Pfingst Sonntag ist Urlaub und dran, die Athletenhalle. Weil nämlich Pfingstmontag auch noch Feiertag ist. Super! Ja, jetzt kommt die Manta-Party dran. Also, das ist so, da werden also verschiedene Mantas ausgezeichnet am kommenden Freitag in Sasbach. Die Manta-Fahrer und die Manta-Tussis. Das sind die Freundinnen der Manta-Fahrer. Die werden da einfach im Manta-Jargon Tussis genannt. Und danach viele Spiele rund um die Manta. Also ein Riesenspaß. Jetzt lasse ich mir es natürlich nicht nehmen, wieder mal einen Manta-Witz zu bringen. Ich habe mich wieder eingedeckt. Habt ihr gewusst, häufigster Schaden an einem Manta ist ein Getriebeschaden, weil die meisten bei Tempo 180 auf R wie Rallye schalten. Hab gar nicht gewusst, dass die 180 laufen. Was sagt ein Manta-Fahrer, nachdem er gegen einen Baum geknallt ist? Mann, ey, ich hab doch gehupt. Weshalb gibt es jetzt Reifen mit 4 Ventilen für die Manta-Fahrer? Damit die Jungs endlich auch mal mit 16 Ventilen fahren können. Wie kann man einen Manta-Fahrer den ganzen Tag beschäftigen? Man gibt ihm einen Zettel, wo auf beiden Seiten bitte wenden steht. Das ist dann nicht normal. Und ich würde sagen, das war zu schnell. Vor lauter Manta. Also ganz feierlich, der nächste Manta-Witz. Also diese Manta-Witze sind als Werbung zu verstehen für den kommenden Freitag zur Manta-Party bei Charlie 2000 in Sasbach. Was ist, wenn 5 Mercedes-Benz an der Ampel stehen? Krieg der Sterne. Was ist, wenn 5 VW Golf an der Ampel stehen? Golfkrise. Und was ist, wenn 5 Trabis an der Ampel stehen? Tupper-Party. Und was ist, wenn 5 Mantas an der Ampel stehen? Jahresausflug der Sonderschule. Nachtschwärmer, halte dir noch einen aus. Okay, das lasse ich noch durch. Wie heißt ein Opel Ascona auch noch? Manta Light. Ah. 23:58, meine letzten 2 Minuten. Noch ein? Warum fährt ein Manta-Fahrer niemals einen Scirocco? Weil er nicht weiß, wie man das schreibt. So, das reicht jetzt. So, ich danke der Manu aus Mörsch, der hat mir die Manta-Witze zugesteckt. Nächsten Dienstag, Mittwoch, ab 23 Uhr ist wieder Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Tschüss dann, macht's gut. Das war's für heute beim großen Privaten. Uhr, Radio RPA und Radio Victoria zur Verkehrslage, keine Störungsmeldungen, allen unterwegs eine gute Fahrt. Nachrichten.